Die Adler gegen die Klapperschlangen. Der polnisch-britische Sozialpsychologe Henry Teufel hat Stammesverhalten in einem klassischen Experiment mit englischen Schuljungen nachgewiesen, die sich nicht kannten. Im ersten Durchlauf mussten die Jungen Gemälde beurteilen. Teufel teilte sie dann nach Zufallsprinzip in zwei Gruppen ein. Der einen sagte er, sie hätten eine Vorliebe für Paul Klee, der anderen, sie hätten eine für Wassily Kandinsky gezeigt. Im zweiten Schritt musste jeder Junge mathematische Aufgaben lösen und wurde im Anschluss daran von allen anderen bewertet und mit Geld belohnt. Das Ergebnis spricht für sich. Obwohl die Jungen nur vom Testbogen wussten, wer zur eigenen Gruppe gehörte, behandelten sie die eigene Gruppe fair. Sie gaben für bessere Leistung mehr Geld. Doch die Teilnehmer der fremden Gruppe bekamen eine unfaire Behandlung. Sie erhielten weniger Geld, selbst wenn sie genauso gut waren. Das Kuriose: die Gruppendynamik wirkte, obwohl niemand die anderen Mitglieder kennenlernte. Das Folgeexperiment war noch überraschender. Jetzt konnten einzelne Probanden eine Geldvergabe an die Teilnehmer beider Gruppen zustimmen oder sie ablehnen. Die meisten Schuljungen waren bereit, auf kleine Belohnungen für die eigene Gruppe zu verzichten, wenn dadurch der Verlust für die andere Gruppe noch größer war. Teufel zufolge ist das ein klarer Fall von Diskriminierung. Die Jungen nahmen sogar in Kauf, selbst ohne Taschengeld nach Hause zu gehen, nur um der anderen Gruppe zu schaden. Wer dieses Experiment auf die Welt der Erwachsenen überträgt, findet viele Parallelen. Im US-Bundesstaat Kansas beispielsweise wählt die Arbeiterschicht die Republikaner, obwohl sie deutlich mehr von den Projekten der Demokraten, wie einer soliden Sozial- und Krankenversicherung, profitieren würden. Wichtiger als ihre eigene wirtschaftliche Lage ist ihnen offenbar, gegen ihre Feinde zu stimmen, die Demokraten, die sie mit der liberalen Elite der Küstenstädte verbinden.